Weißt du, wir wollen die Sonne genießen, wir wollen schönes Wetter genießen, wir wollen alles genießen. Weißt du, damit fing die Scheiße an. Wir wollen uns fröhlich fühlen, wir wollen die Welt erleben. Ich bin froh, dass ich Tramadol probiert habe. Ich bin froh, dass ich Koks probiert habe. Ich bin froh, dass ich Speed probiert habe. Ich bin froh, dass ich Tilidin probiert habe. Weißt du, so, ich habe so viele tolle Erfahrungen gemacht. Aber weißt du, warum ich diese Erfahrung gemacht habe? Wir wollten was erleben. Wir wollten nicht niemand sein, sondern wir wollten uns sein. Wir wollten wir sein. Alle, die schon mal ordentlich geballert haben, weißt du, und mehr als mal ein halbes Näschen Pep gezogen haben, ne? Die wissen, wie geil so eine Scheiße sein kann. Als würde der Teufel zu dir kommen und sagen, aber dafür beendest du so nach deinem Leben in der Hölle. Komm doch mal in den Himmel. Scheiß doch mal auf C, komm doch in den Himmel. Dann überleg mal, ob du dich auf dem richtigen Weg befindest. Thank you. der Raketen. Danke. Nationen. Kein Krieg der Massen. Ein Krieg der Geschlechter. Nach Jahrzehnten der verheerenden Schlachten liegt die Welt in Trümmern. Die weibliche Bastion hat erfolgreich die männliche Allianz gänzlich vernichtet. Und die letzten überlebenden Rebellengruppen sind zerstreut. Trotz des verlorenen Krieges leisten die letzten männlichen Rebellen unermüdlichen Widerstand. Gruppieren sich im Untergrund und versuchen verbitterte Hetzjagd der weiblichen Bastion zu umgehen, welche alle männlichen Überlebenden jagt und in Gefangenenlager deportiert. We'll be right back. nicht im Bett liegt und sich wie wild einen runterholt. Kommt die Soße richtig raus und da musst du sie richtig reinhämmern. Die geile Sau, da musst du rein, bam, bam, bam. Kommt die Soße richtig raus und dann musst du sie richtig reinhämmern. Die geile Sau, da musst du rein, bam, bam, bam. deine Werte. Thank you. das ist ja so nur noch Gehirnmatsche, aber total geil, weißt du? We'll be right back. wieder mein Kreislauf, mach die Kippe aus und komm rein jetzt. Thank you. Selbstmord oder beides. We'll be right back. gleich. Also wir klicken jetzt gleich.